In einem von Mitgesellschaftern und Investmentprofis als bizarr empfundenen Gespräch mit dem Handelsblatt wirbt Haselsteiner für den Erwerb von Genussrechten, eine hochriskante Kreditform. Er könne sich vorstellen, Genussrechte der Signa Prime zu zeichnen, damit Geld reinkommt und die Sanierung in Eigenverwaltung werterhaltend umgesetzt werden kann, gibt er dem Wirtschaftsblatt zu Protokoll. Doch mit Ablauf der Zahlungsfrist Mitte Januar 2024 zeichnet niemand, auch Haselsteiner nicht. Der Vorstand eines großen institutionellen Geldgebers findet kein gutes Wort über Haselsteiner und dessen Vertrauten Krosnick. Haselsteiner sei es immer nur um Haselsteiner gegangen und sein eigenes Vermögen. Krosnick habe als Vorstand überfordert gewirkt und ein regelrechtes Chaos hinterlassen. Am Ende habe das Werte für alle Beteiligten vernichtet. Wie in einem Kinofilm läuft indes der Niedergang in der Holding. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auktionshauses Aurena rücken mit Werkzeug in den Signa Firmensitzen an und schleppen unter anderem in Wien Tische, Wandbilder, Fußmatten und Firmenlogos aus dem barocken Palastbau in der Innenstadt. Zum Schluss wird der rote Teppich eingerollt. Das Toilettenset bringt etwa 1.557 Euro, eine Signa Schneekugel 991 Euro, 6 Flaschen Rotwein Chateau Batelier Polyak 2.265 Euro, Souvenirs einer historischen Pleite. Eine Cessna, das Flugzeug der Holding, wird für knapp 5 Millionen Euro verkauft. Geld, das der Sanierungsverwalter Christoph Stapf benötigt, um den Betrieb der obersten Dachgesellschaft aufrechtzuerhalten und womöglich die Gläubiger zu bedienen. Für den verschlossenen Mann, der Medien meidet, wird sein größter Fall vermutlich auch sein letzter sein. Bei Übernahme des Mandats ist der Jurist 65 und eine Sanierung erscheint von Anfang an fast aussichtslos. Die Holding ist, mit Ausnahme der Medienbeteiligungen an der Krone und einem Anteil am Chrysler Building, nahezu frei von Assets und auf Ausschüttungen der Gesellschaften Prime und Development angewiesen. Doch schon die Zusammenarbeit mit den Immobiliengesellschaften gestaltet sich schwierig. Als Stapf Ende Januar 2024 die Geschäftsführung der Holding komplett übernimmt, bestimmt bei Development und Prime noch das alte Signa-Management. Zusammen mit Sanierungsvorstand Krosnick, den viele für eine Benko-Haselsteiner-Marionette halten, agieren die Architekten des unüberschaubaren Systems aus Einzelgesellschaften, Zwischengesellschaften und Obergesellschaften. Im Januar kann Krosnick eine Finanzspritze für die Development vermelden. Haselsteiner gewährt der Signa Development einen gut besicherten Massekredit in Höhe von 25 Millionen Euro und wird satt daran verdienen. Mit Abrufen der ersten Tranche fällt im ersten Monat ein Zinssatz von 1,5% an, macht im Jahr 18% Zinsen. Dazu würde der Zinssatz um jeweils 0,42% weiter ansteigen für jeden Monat Zahlungsverzögerung. Ich sehe mich in der Verantwortung als wesentlicher Aktionär, den Schaden für das Unternehmen und die Gläubiger zu minimieren, erklärt Haselsteiner öffentlich, den eigenen inklusive. Schon jetzt zeichnen sich die gewaltigen Dimensionen des Signa-Zusammenbruchs ab. In Benkos ehemals wichtigsten Dachgesellschaften, der Holding, Prime und Development, türmen sich im Frühjahr 2024 die Forderungen der Gläubiger gleich zu mehreren Elbtowern auf. Zusammen beläuft sich die Summe auf mehr als 20 Milliarden Euro, fast doppelt so viel wie beim betrügerischen Zahlungsdienst Wirecard. Nur einen Bruchteil davon erkennen die Sanierungsverwalter an. Summen, um die es zu streiten lohnt. Im Wochentakt treffen die Interessen in den Gläubigerausschüssen der Signa-Gesellschaften aufeinander. Die der Gläubiger, die möglichst viel von ihrem Geld wiederbekommen wollen, und die der Schuldigen an der Pleite, zu denen zweifellos Benkos altgedienter Finanzchef Manuel Pirold gehört. Dieser streitet eine Verantwortung ab. Erstmals spricht er im Juni 2024 öffentlich. In einer Wiener PR-Agentur empfängt Pirold die Autoren dieses Buches. Der stattliche Mann wirkt abgekämpft. Auf die Frage, welche Schuld er bei sich sehe, antwortet er, dass er bis zuletzt alles versucht habe, um die Gesellschaft zu retten. Es ist uns nicht gelungen. Das Misstrauen der Gläubiger gegenüber dem immer noch Vorstand Pirold ist groß. Und das nicht erst seit dem Februar herauskam, dass keinerlei Vorstandsprotokolle der Immobiliengesellschaft Prime aus den Jahren 2022 und 2023 vorliegen. Perold sagt sogar, es seien nie welche geführt worden, dafür habe die Zeit gefehlt. Wegen solcher Absonderlichkeiten irren die Insolvenzverwalter im Labyrinth der von Perold mitdesignten rund 1000 Signer-Gesellschaften und deren vielfältiger Verflechtungen umher. Nur eine Handvoll Menschen sitzt in den entscheidenden Gremien, als die Aufarbeitung läuft. Als vielleicht bedeutendster Gegenspieler der Signer hat sich ein Staatsbeamter herauskristallisiert, Wolfgang Peschorn. Als Präsident der Finanzprokuratur, Anwalt der Interessen Österreichs und ein Mann, der das Wort zu führen versteht. Peschorn also verlangt im Gläubigerausschuss der Development endlich eine Gesamtaufarbeitung aller Signer-Gesellschaften. Worauf Perold gefragt haben soll, ob es denn einen Grund für dieses Ansinnen gebe. Peschorn antwortete mit der Gegenfrage, in wie vielen Gesellschaften Perold denn Geschäftsführer gewesen sei, so etwa 300? Ja, bestätigt der Finanzchef. Darauf erwiderte der Präsident, da haben Sie die Antwort auf Ihre Frage. Der Schlagabtausch ist symptomatisch für eine grundlegende Entwicklung,